Heilige Jungfrau aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Heilige Jungfrau, du geistiger Hauch, du Saum der Allmacht, du lautere Flamme, du weiße Höhe, du heiliger Wall, du unnahbarer Schnee, du undurchdringlicher Schleier, du reinste Wolke, du Wiege des Lichtes, du Skala der Sehnsucht, du erfülltes Geheimnis, du Akkord der Dreieinigkeit, du Lied der Freude, du Oktave der Seligkeit, du Traum Gottes, bitte für uns. Ende von Heilige Jungfrau.